1. Priest den Herrn. Priest Gott in seinem Heiligtummen, Priest in seinem Mächtigen Festung. 2. Priest in Aufgrund seiner beeindruckenden Taten und Priest in Gemmes der Fuhl seiner unermesslichen Gross. 3. Priest in mit dem Klang der Posaune, Priest in Ebenfalls mit Harf und Zither. 4. Priest in mit Pauken und Resantans, Zudem Priest in mit Saiteninstrumenten und Charme. 5. Priest in mit Hell Klingenden Zimbeln und Priest in mit Lord Scharlenden Zimbeln. 6. Als was atem hat, soll den Herrn preisen. Priest den Herrn.